fürchte dich nicht, lass die Hände nicht sinken, der Herr dein Gott, der dich nie verlässt, ist mächtig, ist mächtig, ist mächtig. Der Herr dein Gott, der dich nie verlässt, ist mächtig, ist mächtig. Freundlich, fürchte dich nicht, lass die Hände nicht sinken, der Herr dein Gott, der dich nie verlässt, ist mächtig, ist mächtig, ist mächtig. Singt, singt, singt unserem Herrn und lobt ihn in der Grütze seiner Heiligkeit. Mich vorgemacht.